jetzt in der Ferne. Es ist ganz wichtig, durch Schwellmann. Er durch die 7 Sätze verbinden, indem jeder Satz liegende Stimme hat. In einer Bordune. Und das ist doch sehr meditativ. Auch wenn ich hier den Wechsel mache, die werden jeden Satz hören, der auf einer Basis so passiert.